Ah, sehr erfrischend und haselnussig. So. Du trinkst Dosen-Haselnussbier? Nein, das Bob Signature Bier, das 5,0 vom Rewe. Guck nicht, so ist meins, steht drauf. Ich trinke Bier vom Lamm. Vom Lammsboy? Das kennst du? Ja klar, die sind hier bei uns in der Ecke. Genau. Ja, aber meine Frau kam damit an. So. Das gibt's hier mal bei uns in diesem Bioladen, wo Alnatura, genau. DE Öko, DE Landwirtschaft. Das ist so ein Öko Hefeweißbier. Und heute habe ich die dunkle Version. Ich hatte das helle davon. Ich muss sagen, Alter, scheiße, ist das gut. Neumarkter Lamsbräu. Ist es echt Bayern? Ja, Neumarkt ist in Niederbayern. Ne? Ja, ich keine Ahnung, also Postleitzahl ist 92318. Ja, genau. Ja. Was trinkst du aus der Dose? Ja, habe ich doch gesagt, hier vom Rewe, das 5,0, was der Bob auch immer als Palette hat. Ich wollte gerade sagen, hast du auch eine Palette 5,0 gekauft? Nee, ich bin ja zu Fuß unterwegs, immer vom Bus nach Hause, dann geht nur das, was in die Tasche passt. So, aber das soll's heute mal tun. Ja, war ja der Bär los hier auf dem Balkon, ne? Wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde Zeit zum Aufnehmen. Wieso? Ja, wieso? Ich nehme jetzt. Ich nehme jetzt hier Raucherbalkon gerade auf. Ja, klar, immer aufnehmen. Das ist ja Sinn und Zweck des Raucherbalkons, dass man hier auch mal aufnimmt, wenn man da ist. Und mir das dann schickt und ich kann das veröffentlichen. Das war die Idee. Ich hoffe, ich habe keine Mickey-Maus-Stimme. Wir haben kein Backup. Ach so. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben auch ein Leben neben den Podcasten. Aber definitiv, und was für eins. Ja, also anschaffen am Bahnhof oder irgend so, also geht ja alles. Ja, es ist ja so, dass man immer schauen muss, dass auch die Familie versorgt ist, ne, irgendwo. Und da muss Geld schon irgendwo ran. Und bei mir heißt das ja, weil ich habe ja nur so einen Hausfrauenvertrag mit meinem IT-Job. Ich muss ja Musik machen nebenher, oder darf, sage ich in dem Fall, um auch ein bisschen hier die Haushaltskasse aufzubessern. Und das geht auch alles nicht von alleine. Also, da ist schon viel Übungs und Zeug auch dabei, jetzt gerade mit dieser Soulman-Kapelle, da geht doch, das ist viel Arbeit, ja. Ja, viel Arbeit. Also, du hast ja irgendwann, letztens war ein großes Konzert, das war sogar Arbeitszeit. Ja, ab und zu ist das so. Wenn der Chef zu seinem 80. ein Ständchen haben möchte, dann geht die ganze Kapelle mal in sein Büro und dann bläst die mal richtig in den Marsch. Ja, so in die Richtung, ja. Genau. Oder in der Kantine oder so. Was sich halt so gerade anbietet, ne? So, ja. Ich habe hier den Sepp auch dabei. Kennst du Sepp schon? Ja, den hatten wir gerade im Hintergrund so ganz leicht. Haben wir schon? Soll ich nochmal? Pass auf. Ja, siehst du? Servus. Ja, servus. Ich sag aber erstmal einmal, also aus Anstand Prost. Ja, das sag ich auch, Prost. Warte mal. Oh, das perlt schon wieder. Mann. Ja, ich hab noch eins im Ofen. Ja, warmes Bier ist ja viel gesünder, ne? Habe ich mich gehört. Ja? Soll so sein. Ja. Nee, am Wochenende kamen Beschwerden auf, was ist noch im Raucherbalkon los, und da ist ja gar keiner mehr. Es gibt auch in der Podcast-Landschaft mal ein Sommerloch. Genau, Raucherbalkon ist, was ihr draus macht. Oder so. Palim, palim. Oh. Ja, das habe ich letztens gehört. Das kenne ich von Stefan Raab. Das ist eine Ukulele, ne? Das ist eine Ukulele, genau. Die habe ich wiedergefunden hier beim Rumräumen. Und da übe ich gerade. Ist doch GEMA-frei, ne? Mein kleiner grüner Kaktus ist GEMA-frei, oder? Ja, ich muss aber erstmal Stimmung machen. Warte mal. gleich haben wir es, gleich haben wir es. Warte, hier noch ein bisschen. Ah, die untere, die muss noch ein bisschen. So, das ist ein G, habe ich gelernt. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf dem Balkon. Hollai, hollai, hollai, hollai, hollo. Also das ist, was ich in meiner Freizeit auch mache. Ich lerne Ukulele, nämlich jetzt. Ich habe die schon seit mehreren Jahren. Die habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag mal. Aber bin noch nie dazu gekommen. Dann war die lange Zeit jetzt bei den Kindern im Kinderzimmer verschollen. Und jetzt habe ich sie wiedergefunden. Das heißt, ich sitze hier und übe Ukulele spielen. Dann können wir demnächst machen Raucherbalkon in Gefahr. Oder wie hieß das beim Raab, ne? Ja, Raab in Gefahr. Raab in Gefahr, das machen wir dann. Raucherbalkon in Gefahr. Dann interviewen wir den Klitschko oder irgend sowas. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Gitarre und einer Ukulele? Ja, eine Ukulele hat schon mal von vornherein erstmal nur vier Saiten, ne? Okay. Da geht's schon, und dann ist die Stimmung natürlich eine ganz andere, weil die ist, das hörst du, die ist nicht wie eine Gitarre gestimmt, sondern glaube ich mehr wie eine Geige, aber ich kann es nicht genau sagen. Also und oben ist eine ganz dünne Saite und da muss man halt auch anders greifen. Aber ich arbeite mich daran und dann du kannst ja mal so ein Tsiotaki einstudieren. Ach so was Griechisches so mehr. Ja, müssen wir mal schauen, wo es hinführt, ne? Wir nennen es ja auch liebevoll den Ukulelen-Podcast neuerdings. Das ist eine Neuerung, die wir jetzt auch haben auf dem Raucherbalkon. Ohne Musikinstrument wird's schwer, hier teilzunehmen. Hatti wird den Kamm blasen demnächst, denke ich mal. Das ist so der Plan. Und unser erster Live-Gast wird Nana Muscuri sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Tolles Brillenmodell. Seit Jahren nicht aus der Mode gekommen, genau wie die Frisur. Ja, und alle kennen ja ihre großen Hits, sowas wie Weißblechdosen aus Athen und so. Ja, genau. Mein Freund, der Baum ist tot. Nee, das war Alexandra. Das war noch jemand anders, gell? Das war ja, mein Freund, der Baum ist tot. Ja, das ist so ein, für Stuttgart 21, bei denen wird das gern gesungen, habe ich gehört. Oh, Entschuldigung. Ich bin ja auch so Kommentarschreibfaul und Audiokommentarschreibfaul. Ja. Aber darf ich jetzt hier mal ganz offiziell ein tolles Lob an deinen Bassisten aussprechen? Das war wieder eine tolle Podcast-Folge, wie ihr euch hier richtig einen da gegeben habt. Im Biergarten. Ja. Ich fand das klasse. Ja. Ich finde den Typen total geil. Das ist so ein Typ, weißt du, da würde ich einfach hingehen und sagen, pass mal, ich bin der Hattie, der Kumpel vom Klaus. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich würde gerne mal einen mit dir trinken. Ja, das macht er bestimmt. Also da ist es ist kein Kind von Traurigkeit, sagen wir es mal so. Aber was erwartest du von Musikern, ne? Also der ist auch wirklich leidenschaftlicher Musiker. Der hat, glaube ich, noch zwei andere Bandprojekte laufen neben den Soulmen. Das habe ich gehört. Aber genau. Ich fand den Podcast total ehrlich und authentisch, weil ihr habt da wirklich gesessen, habt euch da 2 bis 12 Bier in eine Birne geknallt, habt ein paar dumme Sprüche gemacht und habt euch einfach habt euch über Musik unterhalten. Ja, wir haben ich glaube Sabbatical haben wir mal drüber gesprochen. Das ist ein Thema bei uns in der Firma gerade, dass du so ein Sabbatjahr machst und so. Und du sollst irgendwie Aushilfsmusiker werden und da habt ihr euch überlegt, wann du wo einsteigst und bei welchen Gassenhauern du richtig in die Seiten greifst, wie mir fällt nur ein, so Proud Mary fällt mir noch ein, das habe ich gerade noch so auf dem Schirm. Ja, der Holger feiert zusammen mit seiner Frau Geburtstag irgendwann im Oktober. Die sind dieses Jahr beide schon, ich denke, das darf ich sagen, beide 50 geworden und feiern dann zusammen. Und da sind wir natürlich von den Soulmen eingeladen und seine Country Band kommt auch teilweise, weil die nicht alle Zeit haben und dann, ja, das kann man notfalls danach hören und dann hat er schon rumgedruckst. Ich wusste eigentlich schon, was er wollte und ich habe gleich gesagt, ja, ist klar, ist kein Problem, ich springe ein. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, also als Gast irgendwo, da bist du nicht so in der Verantwortung, stellst dich schön mit hinten rein und hast ein bisschen Spaß beim Musikmachen, das ist auch immer ganz gut. Ne, sonst bist du ja immer vorne so die Rampensau, das ist dann manchmal auch anstrengend. Ja, du bist doch nicht alleine. Ich meine, im Sommer warst du doch irgendwie auf dem Stachus und hast irgendwie einen Hut gespielt wie so ein kleiner Straßenmusiker, war das nicht so? Ja, im Stachus, das war die Freiheit statt Angst, ja. Das war so eine Demo. Da warst du aber alleine, ne? Da habe ich alleine gespielt, ja. Da war ich nur mit ich und meine 6 Seitenkapelle, ja. Also wenn du da jetzt sitzt, du sitzt da ja dann wie so ein, ja, wie so ein armer Klaus da an der Straße mit deinem Hut. Nein, so schlimm ist es nicht. Keine Ahnung. Du, also ich würde da hingehen und würde sagen, Alter, gib dem Mann Augustiner, den Mann, Alter, der verdurstet. Nein. Das war ja eine Veranstaltung von der AG Datensicherheit, Freiheit statt Angst. Und da gab es einen LKW, da war eine PA drauf montiert und da habe ich meine Gitarre in so ein schönes. Und hatten die irgend so ein Yamaha irgendwas Pult eingestöpselt und ein Mikrofon dabei und dann, das wartete schon ein bisschen was von Professionalität. Ich meine, waren ja auch ein paar Leute da auf so einer Demo, ist ja nicht so, dass du jetzt da alleine stehst. Ich glaube, es waren um die zwischen 800 bis 1000 Leute waren dann da. Ja, das war ganz nett. Ja, ich wäre gerne hingekommen, aber ich habe geguckt, Zugtickets nach München sind sehr, sehr beliebt und teuer. Ja, ist nicht viel, mit Last Minute ist da nicht viel zu holen, ne, an der Stelle. Ich wollte ja auch zu der Subscribe 8 kommen, aber Subscribed. Hm? Ja. Ja, aber das ist finanziell nicht drin. Das Flugticket hätte ich bald gesagt. Ich fliege ja gar nicht. Zugticket hin und zurück, das ist ja die Hölle und dann noch Hotel. Keine Ahnung. Also gehst du hin zu Subscribe 8? Ich wohne ja in München. Ich muss jetzt noch. Ich habe schon mal nachgefragt. Wenn es so ein Tagesticket gibt oder sowas, dann vielleicht ja, weil ich ich habe mal nachgefragt, auf welchem Klo soll ich denn Gitarre spielen? Ja, ich glaube, das ganze Wochenende kostet 100, ein Hunderter, glaube ich. Ne? Oh, das normale Ticket. Das ist natürlich schlecht, wenn du schon mit einer Band Geld einsammeln musst. Also ja, das ist, ich muss es mir halt überlegen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich ein ganzes Wochenende dafür Zeit habe dann, weil die Wochenenden, die jetzt kommen, die sind bei mir natürlich ausgebucht, weil so nach der Sommerpause müssen wir auch mit der Musik wieder ein bisschen vorwärts kommen. Und das findet halt in der Regel auch am Wochenende statt. Das ist halt so, ja. Aber ich denke mal, so ein Tag, wenn man irgendwie kann, vielleicht kommt man ja rein. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich wohne ja direkt ums Eck und man kann sich ja auch außerhalb dieser Convention da treffen, vielleicht auf ein Bier oder irgendwas, wer da Interesse hat. Ich wäre da schon bereit, eine quasi mini kleine Gegenveranstaltung in einem der schönen Biergärten von München zu machen. Falls ich nicht reinkomme. Hey, Pritlov, komm zu mir, Pritlov. Ich sing für Bier, komm zu mir. So. Oh, ich glaube, mit dem Tim kannst du auch gut mal eintrinken gehen. Ja, kannst das du. Bestimmt auch mal nett. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, da jetzt das ganze Wochenende für zu opfern. Ich weiß, Kinderbetreuung werden die auch nicht haben wahrscheinlich, ne? Oder? Weißt du, ich weiß nicht, ob sie so ein Smallland haben, so ein ja. Bällebad oder so eine Hüpfeburg, obwohl, naja gut, die Hüpfeburg ist wahrscheinlich nur für die eine, die andere, die ist ja schon, die ist ja jetzt in dem Alter, 14, 15? Ja, die geht Das ist ja schon so das Alter, wo du dann schon anfängst, mal wieder ein Kinderheim zu suchen, damit es los wird, das Kind. Also, so. Ja, so ist das, also, ja, also, meine ist jetzt, ja, ist das nicht so? Ja, nö, weiß ich nicht. Kennst du nicht das große Kinderheim? Da steht ganz groß drüber Pubertät. Das große Kinderheim Pubertät. Das gibt's eigentlich in jeder größeren Stadt. Also München sollte auch das große Kinderheim Pubertät haben. Ja. Die nehmen die Kinder und dann hast du erstmal 3 Jahre Ruhe eigentlich. Ach so. Das funktioniert. Das klingt jetzt auf dem ersten Mal hören gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich mal eben gucken, da gibt's ein ganz tolles Buch, das Pubertier heißt das. Jetzt muss ich mal schauen, wie heißt denn jetzt der Autor, der das geschrieben hat? Warte mal. Ich habe ja hier ein allwissende Müllhalde. Was Google? Du, ich habe jetzt Siri auf mein Mac. Du erstmal. Genau, hier habe ich's. Das ist, und zwar, das gibt's als Hörbuch von dem Herrn von und zu, wenn jetzt mir das Ding hier mal gescheit aufgeht, Jan Weiler. Ah, okay. Liest das Pubertier. Das ist sehr schön gemacht. Das sollte, wer da die Möglichkeit hat, ranzukommen, da erklärt er, dass er ein Versuchslabor aufgebaut hat, um seine pubertierende Tochter zu beobachten. Komm, das bist doch du. Versuchslabor, das ist doch deine Nummer. Das ist ein Pseudonym von dir. Nee, leider nicht. Du. Wenn ich so tolle Ideen hätte, das ist ja sehr schön. Das passt aber. Podcast-Versuchslabor, Pubertät-Versuchslabor, das ist alles sehr, sehr nah. Es ist alles eine große Verschwörung, ja. Was wolltest du jetzt? Du warst irgendwo anders noch mit. Ich hab mir einen neuen Ford installiert, einen Ford Sierra. Okay. Ach hier, angebissenes Obst sind wir. Ja. Genau, und Siri. Ja, der hat Siri jetzt drauf. Und Siri, okay. Siri spricht, warte mal, geht das? Ich muss Tastenkombination, warte mal. Hast du Lautsprecher an, dann würde ich Siri Hallo sagen, aber du hast Kopfhörer auf wahrscheinlich. Ja, aber ich kann ja mal testen, warte mal, geht das? Moment. Wir könnten aber alle, die das über Lautsprecher hören, jetzt ärgern, indem wir okay Google sagen, weil dann springt das Handy immer an. Ja, da bin ich ja gespannt, was er jetzt macht. Das hat er sein Mikrofon erstmal ausgemacht, aber das macht nichts. Ich kann euch ja gerne derweil auch allein unterhalten. Das ist ja für mich jetzt das geringste Problem. Mal schauen, ob er wiederkommt. So, ja, ich bin da. Ja, das Problem, mein Tastaturkürzel ist, das muss ich gleich wieder freischalten. Das ist ja scheiße gelöst. Warte mal, ich kann hier auch Knopf drücken. Okay, Google. Nee, du musst Siri, hallo Siri sagen. Ich lache mit Zahn, Schlapp, aber witzig ist das schon. Hast du gehört, ne? Also, Hab ich gehört. Also nochmal, für alle, wir sind jetzt mal ruhig, nochmal. Okay, Google. Ich glaube, du hast den falschen Assistenten, Andreas. Falschen Assistenten. Warte mal. Scheint so zu sein, ja. Also auf dem Handy funktioniert das ja auch. Geht das Siri auch hier auf dem Mac? Warte mal. Siri, 0 geteilt durch 0. Tut mir leid, aber mit HomeKit kann ich dir hier nicht helfen. Willst du mich verarschen? Das geht doch mit Kekse. 0 geteilt durch 0. Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Monster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ja. Also Siri funktioniert also auch auf dem Mac mit dem neuen Betriebssystem. Ich wollte nur sagen, also ich habe das vorhin also ganz mutig vorher installiert, bevor wir, eigentlich haben wir uns ja getroffen, wir nehmen ja gleich noch eine Face-of-Death-Folge auf. Stimmt, ja. Wir haben ja jetzt eigentlich mal so überlegt, vielleicht ist es keine blöde Idee, vorher auf dem Raucherbalkon ein bisschen rumzuhängen, damit wir dann den nötigen Ernst haben und den ganzen anderen Quatsch schon mal losgeworden sind, vielleicht vorher, oder? Ja. Weil Face of Death ist ja ein sehr seriöser Podcast. Das stimmt. Aber wie gesagt, jetzt zur Herbst- und Winterzeit haben wir uns zumindest vorgenommen, dass der Raucherbalkon wieder so ein bisschen nach vorne geht. Ist das richtig? Ja, definitiv. Der hat ein bisschen geschlafen. Ich glaube, die habe es geschrieben, ne? Der ist so ein bisschen Dornröschen Schlaf. Und wir zwei Prinzen werden jetzt den Raucherbalkon mal hier mächtig wachküssen wieder. Dass da mal wieder was und, geht. An dieser Stelle wird Klaus mit seinem Schneideprogramm einen Audioblog einfügen müssen, ein Intro. Ein Intro? Moment. Ja, nein. Night of the Pots. Genau. Der ist neu, den habe ich gerade extra eingespielt jetzt für euch. Und genau, Night of the Pots und hier hört euch den Trailer an. Der 1. Oktober im Jahre 2016. Der Raucherbalkon hat es geschafft. Ein Termin für das zweite Night of the Pots steht bereits fest. Die Herbst-Winter-Veranstaltung wird am 1. Oktober stattfinden. Noch hast du die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Gehe auf raucherbalkon.de, gucke unter NOTP. Dort findest du einen Link zum Pirate Pad, wo du dich immer noch anmelden kannst. Ein paar Termine sind noch frei. Zum passenden Zeitpunkt wirst du unter NOTP auch einen Link finden, der zu dem Livestream führen wird. Werde auch du ein Teil von Night of the Pots. Boah, hast du die Pause gemerkt, die ich jetzt extra gelassen habe, dass man es reinschneiden kann? Ja, ihr habt's gehört. Wir hören uns am 1. Oktober. Ist das richtig? Ja, ja, am 1. Oktober. Am 1. Oktober. Oktober ab 14 Uhr ist Warm-up. Ganz genau, da kann jeder kommen. Alle bekommen Talkpower. Ihr könnt uns voll rülpsen, voll furzen, könnt uns beleidigen. Whatever. Ab 15 Uhr drehen wir euch einen Hahn zu. Da überlegen wir dann, da machen wir das Warm-up, die halbe Stunde. Und es steht im Skript drin, Special oder VIP-Guest. Vielleicht sollte man für den einen oder anderen, man sagt der geneigten Hörer mal sagen, unser erster Gast bei Night of the Pots auf dem Raucherbalkon wird der Patrick, der Pascal sein, ne? Ja, Pascal Dubré vom Das kleine Gespräch. Wer ist das und warum ist das ein VIP für dich? Du hast ja eingetragen VIP. Das hat er selber eingetragen, weil er so ist. Okay. Einfach mal seinen Podcast anhören. Das kleine Gespräch. Patrick ist eine super coole Sau. Patrick hat hier und da so ein kleines Handicap körperlich, aber das ist scheißegal an der Stelle, weil er einfach cool drauf ist und ja, macht riesen Spaß mit ihm zu sprechen. Ja, und er hat auch schon ein paar bekannte Podcaster, ein paar bekannte Leute. Also ja, ja. Mir fällt ein, Bernhard Hohecker hat er schon im Podcast gehabt. Richtig. Dann und, Klaas von Joko und Klaas, ne? Er hat beide da gehabt. Er hat sowohl beide Joko, mittlerweile, ja, okay. Ja, Joko wie auch Klaas schon da gehabt, ja. Und ich hatte mit ihm halt jetzt ab und zu mal Kontakt, weil er auch lange wach ist. Hier und da mal. Das war irgendwie ganz witzig. Er hat irgendwie das Mixerl ausprobiert für Livestream zusammen mit dem Max Snyder heißt er, genau. Und da bin ich so mit reingerutscht. Ja, haben wir ein bisschen gesprochen und es gab sogar schon eine Einladung, dass ich bei ihm mal in den Podcast komme. Das hat aber leider zeitlich alles sich auch wieder irgendwie, ist das nicht ausgegangen. Aber das machen wir nächstes Jahr. Dann sprechen wir mal länger miteinander. Und ich freue mich sehr, dass er dabei ist bei der Night of the Pots. Freue mich aber auch über diverse andere. Ich habe jetzt die Liste nicht da, aber ich weiß, Creamspeak ist bei uns auf jeden Fall auch. Das ist auch großartig. Ja, Wir machen es aus dem Kopf. Aus dem Kopf. Es soll keiner böse sein, wenn wir einen vergessen haben. Ja. Ich weiß, die Hörmupfel ist da, die macht einen Crossover zusammen mit dem Planet Kai. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich weiß, der Heißluftdampfer kommt. Ich weiß, der Geek Talk kommt. Genau. Oh, das hätte ich jetzt einfach. Und die Geek Couch kommt auch. Das ist nämlich das neue Format als Unterrubrik beim Geek Talk mit dem Jan und seiner Frau Stefanie. Es wird ein Crossover geben mit Thorsten Runte und Gerards Welt. Oh, das ist großartig. Wen habe ich noch aus dem Kopf, wo ich weiß, Bobson Bob, der Jörg, kommt auch. Dann ist angemeldet. Unser begnadeter Dirigent, der Christian, der Umwomokum-Podcast, ist auch da. Der Obomensch, stimmt. Jetzt wird's langsam eng. Wir sind hier etwas unvorbereitet. Ja, ich sage, wir machen ja, das jetzt aus dem Kopf. Aus dem Kopf, ja. Sie reden. Sie kommen. Reden wird auch da sein. Ja, und ich werde mich jetzt hüten und versuchen zu sagen, wer das ist. Ich weiß nur, der Sascha ist dabei und sein Kumpel ist auch dabei. Aber ich setze mich nicht nochmal in die Nesseln und sag die Namen falsch. Und ich bin froh und du musst dich jetzt eigentlich fremdschämen, dass du es nicht angesagt hast. Ich könnte jetzt sagen, der Mercast, aber es ist der Metacast, ist nämlich auch da. Der Metacast, ja, stimmt. Auf jeden Fall. Immer gerne genommen. Ja, haben wir noch wen? Ach, was war denn da noch? Wer war denn da noch? Also ich kann dir zwei Damen anbieten, die weiß ich aus dem Kopf. Zwei Damen. Ah ja, oh, ich glaube, die Leni kommt, oder? Kommt Leni? Leni das hat sie eingetragen. Das ist richtig, die ja. Leni kommt. Und dann kommt natürlich auch die Auslandsschweizerin. Ich glaube, die, wenn ich auf dem Kopf habe, ich glaube, die macht momentan macht sie den Abschluss, glaube ich. Ich glaube, sie war die letzte im Sendeplan. Ja, und aber es ist ja noch immer Platz nach hinten, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, die Landfunker haben sich auch angemeldet. Richtig, die Landfunker, die kommen natürlich auch, ja. Und ohne jetzt weiter. Ach hier, aus Westfalen hier, Dortmund, ungelogen, die beiden Jungs kommen auch. Ach, das ist doch eine Lüge. Das glaube ich erst, wenn die da sind. Nee, klar, stimmt, die kommen auch. So, und damit wir auch wirklich den letzten nicht vergessen, einen haben wir noch vergessen. Hast du noch der einen? Der Rikschaden, die kommt mit Info einholen und dann haben wir, glaube ich, alle durch. Also ich lese mal durch. Ja. Heißluftdampfer ungelogen herunter mit Gerards Welt Geek Talk. Nerd und Krempel, wer auch immer das ist. Ja, die kenne ich nur über Twitter bis jetzt. Dann hier, die Moleküle-Zauberer haben wir vergessen. Der Proton-Podcast ist dabei. Die Landfunker. Der Ralf vom Nebensprechen haben wir auch noch vergessen. Zusammen mit der Steffi, habe ich gehört. Ganz genau. Der Bobson Bob, der Metacast, Leni Line, Muffelplanet, Sascha und Sebastian von Sie reden, der Creamspeak-Podcast, Auslandsschweizerin. Ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass sich der Sustikel angemeldet hat, aber auf Distanz. Der hat sich noch keine Zeit zugeordnet. Der steht zumindest im Listing drin. Ja, da sind noch, das ist mir aufgefallen, es gibt noch einige, die sich zwar angemeldet haben. Aber Psychcast, also wir können auch noch, ein paar Psychologen könnten wir auch noch ranleihen. Aber die haben noch nicht geschafft, sich in den Sendeplan einzutragen wegen der Uhrzeit. Na gut, also ich meine, es ist ja spät für den Psychcast. Wir könnten ja den Face of Death nochmal machen. Wir könnten ja nochmal ein paar Arme, ein paar Köpfe absägen und dann könnten wir uns ja mal beraten lassen anschließend. Vom Psychcast beraten lassen. Was macht ihr denn da, Leute? Was ist hier schiefgelaufen? Stimmt, ja. Ja, und wir haben die Jungs haben sich eingetragen vom Hör doch mal zu Podcast aus Berlin. Da habe ich gesehen. Die sind in der Liste drin, aber die haben auch noch keine Uhrzeit gefunden. Aber ich denke, da werde ich nochmal anschreiben und nachfragen, wie es ausschaut. Also, was wir natürlich immer noch brauchen, sind so so Nachtschattengewächse, die auch nach 1 Uhr noch mit uns reden wollen. So Lückenfüller, jetzt hätte ich gesagt, Callboys, so Nummerngirls. So Nummerngirls. Ja, schauen wir mal, ob noch jemand dazukommt. Also den Raiden lassen wir nicht wieder so früh aufstehen. Das war der Hammer. Der ist ja echt um 5:30 aufgestanden morgens. Das war echt der Kracher. Ja, der Christian ja auch. Der ist ja auch um 4:30 extra aufgestanden dafür. Ja, also ich sag mal so, ihr habt die neueste Information vom Raucherbalkon. Es geht weiter. Wir hören uns spätestens in einer neuen Folge vom Raucherbalkon. Ansonsten aller spätestens am 1. Oktober. Ich würde mir gerne noch eine Klopause gönnen und ein Bierchen holen, weil ich muss jetzt gleich in ein anderes Zimmer wechseln. Da wird's ein bisschen ernst. Und an dieser Stelle sagt Hatti vom Raucherbalkon, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich sag auch Servus zusammen, bis bald. Ich freue mich, wenn ihr mal uns besuchen kommt. Bis denn, ciao. So, an der Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Jetzt ist es doch passiert. Der Pascal, er heißt Pascal. Das kleine P heißt Pascal, nicht Patrick. Da haben wir uns verhauen, wieder mal mit den Namen. Naja, das wird langsam Markenzeichen. Lieber Pascal, nichts für ungut. Hiermit richtig gestellt. Pascal von Das kleine Gespräch Podcast. Jetzt aber wirklich Servus und Tschüss zusammen.